herzlich willkommen zu meinem Podcast über Ahmad Zoid. Ich werde euch erzählen, wer er ist und warum er so bekannt in Afghanistan geworden ist. Er war ein bedeutender afghanischer Sänger und Komponist, der oft als Elvis Presley von Afghanistan bezeichnet wird. Er wurde am 14. Juni 1946 in Kabul geboren und starb tragisch an einem Autounfall auf dem Weg zu einem Konzert am 14. Juni 1979. Zoheir war bekannt für seine einzigartige Stimme und seine Fähigkeit, verschiedene Musikstile zu kombinieren, darunter traditionelle afghanische Musik, westlichen Pop und persische Klänge. Seine Lieder handeln oft von Liebe, Verlust und der Schönheit Afghanistans. Zoheir hat einen großen Einfluss auf die afghanische Musikszene und wird bis heute von vielen als einer der größten Künstler des Landes verehrt. Seine Musik spiegelt die kulturelle Vielfalt Afghanistans wider und hat Generationen von Menschen inspiriert. Das, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist eine seiner bekanntesten Werke namens Sultan Qalb. Seine Melodie wird mittlerweile in anderen vielen afghanischen Werken mit eingebaut. Nach seinem Tod in den späten 1970er Jahren blieb sein Erbe lebendig. Viele seiner Songs werden weiterhin gespielt und geschätzt und er gilt als Symbol für die afghanische Identität und den Widerstand gegen Unterdrückung. Ahmad Zoheirs Musik bleibt ein wichtiger Teil der afghanischen Kultur und Geschichte und sein Einfluss ist bis heute spürbar. Musik